Dialoge, Seite 282. Ich bin inmitten von üppigen Gesellschaften, die die Sucht nach Vergnügungen, mit der nach Waffen, mit der leidenschaftlichen Wallung der Kraft, mit denen der Sinne vereinigen, die keine göttliche, keine väterliche Autorität, keine religiösen Bande anerkennen wollen. Werde ich die Macht haben, ihren Sturz aufzuhalten? Nein. Ich kann ihr Leben nur verlängern, weil sie sich noch schneller zerstören würden, wenn sie sich selbst überlassen blieben.